das Ergebnis der Unterhandlung wissen. Ihr hattet einen Anwalt, der mit der Kraft der Überzeugung warb. Ich bin bekehrt. Ich bin der treueste eurer Gefolgschaft, der glücklichste Lutheraner. Der Ordnung muss der Fürst sich unterwerfen. Treue lehrt nicht Treue halten. Demut unterweist mich in Demut. Die Kenntnis, die ich empfing, heißt mich meinen Weg gehen. Den Weg der Kirche. Ich sühne, was ich versäumte, durch denen steigen. Dafür belohnt.